Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe von Filmflimmern. Heute mit Fabi, Niklas, Nico und mit mir Robin. Ja, nun ist es wieder soweit, die zweite Ausgabe von Filmflimmern. Letztes Mal waren wir zu dritt, dieses Mal sind wir zu viert, denn wir haben dabei... Ja, mich, Nico. Hallo Nico. Ich begrüße euch, ist echt schön hier zu sein. Ja. Mehr habe ich auch nicht zu sagen. Fangen wir gleich an. Eigentlich könnten wir hier das Thema schon abbrechen. Aber wir sind ja nicht Vielen so Dank für euch. Danke, dass ihr eingeschaltet habt bei Filmflimmern. Wir sind ja nicht zum Spaß. Nein, an dieser Stelle kommt noch nicht das Ende, denn jetzt geht's erstmal weiter mit der Liste. Na, jetzt geht's erstmal los. Wir haben heute die Golden Globes. Wir wollten die Golden Globes besprechen. Wir haben uns vier Sachen rausgesucht, die wir heute besprechen wollten. Dann haben wir diverse Themen. Filme, die neu rausgekommen sind, die wir auch besprechen wollten. In der Gerüchteküche ein bisschen schnuppern werden wir heute. Schnuppern, genau. Mal sehen, was da heute so gekocht wird. Dann haben wir wieder die Filmcharts. Fünf Filme, die wir auch wieder unsere Meinung dazu geben wollen. Und heute wollen wir was Neues versuchen. Wir wollen einen Geheimtipp abgeben, einen neuen Film. Einen neuen alten Film. Ein Film, den wir besonders gut finden. Aber kein eigener Film. Nein, kein eigener Film. Naja, ich meine, okay, der Film muss jetzt ja auch nicht unbedingt alt sein oder unbekannt. Vielleicht einfach nur so eine Empfehlung, vielleicht den nicht jeder kennt. Genau, ein Film, den man mag und den man gerne weitergeben möchte. Aber bis es soweit sein wird, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Denn jetzt fangen wir erstmal an, locker und flockig. Alles klar. Okay, die Golden Globes wurden zum 67. Mal vergeben. Und ich denke mal, ich fange mit meinem Lieblingsthema an. Was wäre? Avatar. Oh nein, hat mich nicht erst. Das schon Avatar. Also was würdest du jetzt den Leuten erzählen, die meinen, oh, nicht schon wieder Avatar. Wieso jetzt nochmal wieder Avatar? Ja, weil Avatar immer noch aktuell in der Presse ist. Gerade bei... Leider. Da kommen wir später nochmal drauf. Ja. Also, Avatar wurde ausgezeichnet als bestes Filmdrama. James Cameron wurde ausgezeichnet als bester Regisseur. Und ja, was wir noch als Zusatzinformation haben, vielleicht kann mich hier noch ergänzen. Also was natürlich auch noch ganz interessant ist, dass die Ex-Frau von James Cameron, ich möchte jetzt den Namen nicht falsch aussprechen, aber Catherine Bigelow oder so, die ist halt auch eine Regisseurin und die trat mit ihrem Film The Hurt Locker an, den ich übrigens auch gesehen habe und den ich persönlich auf jeden Fall auch besser fand als Avatar, jetzt nochmal so nebenbei gesagt. Also hier haben wir noch jemanden dabei, der Avatar nicht so gut findet. Das bedeutet, wir sind jetzt 2-2. Ja, das wird sich so im Laufe des Podcasts eigentlich noch herauskristallisieren. Finden den Film Avatar ja eigentlich ganz gut. Und hier Fabian und Nico sind ja eher so ein bisschen gegen Avatar. Was ist gegen, aber nicht so überzeugt wie wir beide. Ja, genau. Kommen wir, denke ich, nochmal dazu. auf jeden Fall, in beiden Kategorien, also für bester Regisseur und bestes Filmdrama, standen die beiden... praktisch sich gegenüber. Um was geht's in dem Film, ganz grob? Hurt Locker. Mhm. Da sind die, ich weiß nicht genau, im Irak, in Afghanistan, halt in irgendeinem Kriegsgebiet. Altbekanntes Thema jetzt gerade wieder. Und dann ist da eigentlich nur so ein Spezialteam, das dann dafür da ist, Bomben zu entschärfen. Und darum geht's eigentlich auch nur. Das ist alles sehr spannend und sehr so, dann wird der Mensch dahinter gezeigt, der dann total... Also ein Drama? Ja, ist ein Drama. Okay, ja, deshalb wird auch in der Kategorie Filmdrama. Avatar ja eigentlich... Aber wie wird das denn gegenübergestellt? Ich meine, Avatar in allen Munde, jeder kennt es praktisch, bei uns im Kino wurde es gezeigt, top Verkaufscharts, und dein Film, von dem du gesprochen hast, Hurt Locker. Von dem hat man ja nun, also... Naja, ich meine, generell gar nichts gehört. Ich meine, bei uns lief der auch nicht mal. Also, wie wird das dann verglichen? Doch, der lief bei uns. Also, eigentlich lief der. Aber, okay. Wie gesagt, man hat nichts davon gehört. Ja. Nee, ich meine, die Sache ist ja auch bei den Golden Globes oder auch bei den Oscars Jury. Ja, stimmt. Also, es ist ja nicht so, dass das Publikum dann entscheidet, so, hört locker nicht gehört. Schon weg. Na, auf jeden Fall ist das halt auch ganz interessant, dass seine Ex-Frau dann auch noch in beiden Kategorien gegen ihn verloren hat. Also, die ist bestimmt... Da gab es bestimmt Stress im Bett. Ex-Frau? Naja, es ist nicht umsonst seine Ex-Frau. Was? War es denn schon vor der... Gab Stress im Bett. War es denn schon vor den Golden Globes seine Ex-Frau? Ja, keine Ahnung, die waren irgendwann in den 90ern zusammen. Also, das ist schon ein bisschen länger her, aber trotzdem. Ach so. Das Ganze heißt ja hier auch Filmflimmern, nicht wer ist mit wem. Filmflimmern, ja, okay. Okay, ich weiß nicht, ich kann für meinen Film Avatar hier kann ich auch noch ein paar Sachen da hinzufügen. Sachen, die man sich vielleicht mal angucken kann, ist halt dieses Making-of oder die Making-ofs, die gerade im Internet durch die Gegend flirren. Das normale Making-of, was man bei Yahoo zum Beispiel sich angucken kann. Das wird auch gerade ein bisschen gehypt. Was man sich auf jeden Fall, was interessant ist, findet, ist dieses Extended Performance Capturing. Und ich finde, wenn man sich das Ganze mal anguckt, ist es echt ziemlich beeindruckend. Es geht halt darum, wie die Schauspieler miteinander agieren können auf der Bühne. Und diese Schauspieler spielen ja halt später halt auch die Navi, wie ein Schauspieler in eine digitale CGI-Figur umgewandelt wird sozusagen. Und das Ganze eigentlich in Real Life, oder? Also live eigentlich. Das, was man später praktisch computeranimiert sieht, ist wirklich ihre Performance. Genau. Ja, genau. Besonders halt auch eindrucksvoll mit den Gesichtsanimationen. Weil normalerweise ist ja eigentlich so, dass dann Schauspieler, die gehen dann ins Synchronstudio da, sprechen ihre Zeilen und dann wird darauf praktisch der Film animiert. Und das, was man in Avatar sieht, wurde wirklich von den Leuten gespielt und das Gesicht und die ganze Mimik und so praktisch auf die CGI-Figuren übertragen und dann, ja, deswegen heißt es halt Performance Capturing, weil ihre Performance ist halt wirklich ihre Performance. Das Ganze sieht ziemlich lächerlich aus. Ja, also, wenn es aufgenommen wird. Wenn's also nicht das Endergebnis, sondern das, wenn man sich das Ganze mal anguckt, das sind halt naja, diese Personen. Die Verkaufszahlen von Avatar ja auch nicht oder Besucherzahlen auch nicht so hoch. Hat es jetzt geknackt? Ja, genau, ist geknackt worden. Titanic liegt am Boden. Oh mein Gott. Oh, Titanic. Oh. Nicht mehr was. Also ganz ehrlich, ich würde lieber Titanic weiter oben sehen, anstatt Avatar. Muss man, also mochte ich lieber. Jetzt würde auch der Titelsong ganz gut passen. Das Ganze ist ja aber auch, es sind ja nicht die Besucherzahlen, oder? Es ist ja nur die Verkaufszahlen, oder? Ja, okay, also wahrscheinlich, man kann jetzt mal davon ausgehen, dass Avatar jetzt nicht mehr Besucher hatte als Titanic. Weil die 3D-Tickets kosten ja teilweise doppelt so viel. Also ich weiß nicht, wie viel kostet so ein 3D-Ticket bei euch? Bei uns kostet das 1 Euro mehr. 1 Euro mehr nur? 1 Euro mehr plus Überlänge. Aber das sind dann plus noch Überlänge plus alles. Das sind dann noch 10 Euro, oder? Ich glaube, es waren 10 Euro. Ja, kommt auch immer drauf an welchem Tag du ins Kino gehst. Ne? Dienstag ist es halt, gibt es Kinotag und am Wochenende ist es wie immer am teuersten. Ja, klar. Naja, nichtsdestotrotz, durch 3D nimmst du halt auf jeden Fall mehr ein. Ja. Selbst wenn es 9 Euro ist. Ja, was man natürlich auch sehen muss, bei 3D kann man ja auch deswegen noch mehr einnehmen, weil ist ja alles digital. Du brauchst praktisch das Kopierwerk, da brauchst du gar keinen Cent mehr für ausgeben. Also es geht praktisch nicht mal über den Kopierwerk. Ach, über Rolle und sowas. Ja, über Rolle. Es geht ja alles digital. Das bedeutet, du hast ganz viele Stellen, wo du Geld einsparen kannst. Ja. Mhm. Okay. Dafür hat der Avatar natürlich eine ziemlich teure Produktion. Aber es geht halt darum, was er halt eingenommen hat. Und da hat er auf jeden Fall jetzt mehr als Titanic. Ja. Leider. Ja. Okay. Also, obwohl natürlich auch beides von James Cameron ist. Da ja auch mal Respekt, ne? Tja. Ja. Nächstes Thema aber noch mal ein paar Deluxe-Sachen, die ich hier habe. Deluxe-Sachen? Nein, was heißt Deluxe, aber so Vorfälle, die mit Avatar zu tun haben. Ach so, ja. meine Geschichte dazu. Pause, erste Pause auf der Arbeit. Man setzt sich vor Google News und guckt mal wieder einfach, sieht das mal durch und kriegt einen Lachanfall, weil irgendein Taiwaner oder irgendjemand hat ein Gehirnbluten von Avatar bekommen. Ah, genau, ja, habe ich auch gehört. Das hängt halt damit zusammen, dass dieser Mann schon vorher Bluthochdruck hatte. Das war bestimmt alles Avatar. Also so wird es so wird's erklärt. Und auf jeden Fall, also egal, was der Mann hatte, auf jeden Fall hatte Hirnblutung, blablub. Aber was sie halt oder was manche Mediziner sagen, ist, dass nicht bei allen Menschen dieses 3D-Sehen vollkommen ausgeprägt ist. Und wenn du wirklich in so einen 3D-Film gehst und auch du siehst ja wirklich 3D-mäßige Sachen, das Auge wird ja mit diesen, es ist ja ein anderes Schauen für jemanden, der einen 3D-Film sieht, als wenn du einen 2D-Film sehen sonst würdest. Würde wahrscheinlich 3D-Film auch gar nicht existieren. Ja, eben, also das ist ja auf jeden Fall anstrengender für auch für das Gehirn, wie alles mögliche. Und deine Augen können, wenn du nicht so eine ausgeprägte Fähigkeit hast, 3D zu sehen, auch im Alltag und so, dann kann es sein, dass deine Augen überreizt sind und dass das Gehirn das nicht so stark verarbeiten kann und dass du von 3D-Filmen schneller Kopfschmerzen kriegst, Übelkeit oder solche Sachen. Gehirnbluten. Ja, Gehirnbluten. Also das ist vielleicht wird auch ein Virus eingepflanzt. Ich weiß nicht, habt ihr ja die Schlagzeile so gesehen, Avatar hat den ersten Toten verursacht oder also solche Sachen. Genau. Das ist dann solche Sachen, aber sowas ist dann Spiegel auf der ersten Seite. Genau. Auf der ersten Seite beim Spiegel? Auf der ersten Seite beim Spiegel. Naja, ich weiß nicht, also um Avatar bildet sich echt im Moment total die so Fanboy-Gruppe, so alle so, ja, wenn ich dann so lese, manche lernen die Navi-Sprache und sowas, das ist alles total schwachsinnig. Also sowieso für mich, wo ich sowieso eine kleine Antisympathie gegen den Film hege, aber ich weiß nicht, das geht dann auch ein Stückchen zu weit, weil, ja, also so toll war er ja wirklich nicht. Er ist eindrucksvoll. Er ist eindrucksvoll. Aber dass man sich da halt so reinsteigert und manche sich sogar opfern wollen. Und also ich fand die ja gut. Also ich kann ja, ich aber auch okay, gut, möchtest du dich jetzt praktisch opfern und dann vielleicht auf Pandora als Navi wiedergeboren werden? Nein. Geschichte. Nein. Ich denke, wir sollten das Thema abschließen. Ja, Avatar. Ja, also letztes Mal schon genug Avatar. Ja, stimmt. Ja. Nächstes Thema. Ich das weiß nicht. Rutscht dir aber weg heute. Ja, Avatar ist einfach ausgelutscht. Deswegen. Ja, ein Thema nach dem anderen. Ja. Wird ja erst beim ersten. Kleines Frage-Antwort-Spiel. Englischer Titel oder deutscher Titel? Wo wir eigentlich schon beim Thema sind. Ja, Englisch natürlich. Also mir ist das egal. Also normalerweise habe ich da auch manchmal Probleme mit. Also dass die deutschen Titel echt schrecklich sind. Aber der ist auch wirklich schrecklich. Nein, kein der Stückchen. Oben. Also es geht hier um ab, / oben. Der Film heißt auch einfach nur ab oder ich meine, okay, dann übersetze doch einfach mal ab. Oben. Ja. Aber in Deutschland wird immer irgendein Untertitel reingesetzt, ja. Meist. Also irgendein blöder Untertitel kommt aber bei dem Film ist es ja schwer, dann würde der Film heißen Oben ab. Ja. Oder einfach nur ab, es geht aufwärts oder ab. Ja, das ist ja nur bei ProSieben der Untertitel. Ja, sowas. Es geht nach oben. Ja, genau. Ja. Dann Avatar, ja, Aufbruch nach Pandora. Ja, aber das haben sie wahrscheinlich Paradiesinseln gemacht. Heißen die bei oben. Nee, mit hier. Avatar hatten wir. Avatar, wir wollten nicht mehr über Avatar reden. Avatar ist wahrscheinlich der Untertitel, deswegen, weil es noch einen zweiten Teil gibt. Aber ist der im Englischen auch? Nein, im Englischen ist er nicht. Das ist deutsch. Das ist einfach nur Avatar. Okay, ihr seid besser informiert als ich. 2012 hatte zum Beispiel zeitweise auch den deutschen Untertitel. 2012? Der Schatten der Sonne. Hat irgendeiner von euch 2012 gesehen? Das hat echt gar nichts damit zu tun. Auf jeden Fall nicht diesen Untertitel gesehen. Ja, das was damit zu tun. Der Schatten der Sonne. Ja, so ein Sonnenausbruch, der Eruption auf der Sonne und dadurch wird alles ausgelöst. Ja, Leute. Okay. Nein, zurück zu oben. Zurück zu oben ist ein sehr schöner Film und ich finde gut, dass er in der Animationsfilm-Kategorie gewonnen hat. Weil es war wirklich der erste Film, der so ein bisschen diesen 3D-Effekt hat. Oh, nein, nicht 3D. Ey, hört auf mit 3D. Ja, da kommen wir auch noch zu. Diesen Disney-Magic, so langsam mal. Sie hatten bis jetzt, finde ich, das noch nicht richtig hinbekommen, diesen guten alten Disney-Magic in diese Animationsfilme zu packen. Und bei oben ist das denen ziemlich gut gelungen, finde ich. Dann erklär uns doch ein bisschen mehr, was bedeutet Disney-Magic? Sie singen, ja, oder also, was? Disney-Magic, was ich zum Beispiel sehr empfehlen kann, Küss den Frosch, ein sehr schöner Film. Oha. Ja. Damit wirst du jetzt allen Leuten ins Gesicht treten, die was anderes unter Disney-Magic verstehen. Oder sagen wir König der Löwen. Ne? Ja. Oh, ich komme wieder gegen die Mikros. Barbie, müssen wir mal eben sagen, dass wenn irgendwie mal so Tonstörungen oder so vorkommen sollten, liegt es daran, dass Fabian wieder ein bisschen mit seinem Mikrofon geflirtet hat. Ja, genau. Ja, ich meine, diese richtig coolen Disney-Filme. Und dann denke ich mir so, das war jetzt wirklich der erste Film, wo die wirklich mal so versucht haben, so diese Disney-Stories in so einen Animationsfilm zu bringen. Also, keine Ahnung, also für mich waren alle Pixar-Filme gut. Ja, was? Aber ich fand die unglaublich. Vielleicht meint Fabian auch diese Emotion. Ich fand den oben, der hat lustig, wie auch die ganzen Disney-Filme, haben immer ihre lustigen Momente, sind ja auch alles so ein bisschen, dann, ich weiß nicht, komödiantisch angelegt und dann mit so einem harten, tiefgründigen Thema. Ja. Und bei oben war das so, dass man wirklich so wirklich mal so das Gefühl hatte bei so einem 3D-Film, so da ist jetzt nicht alles Comedy, da also richtig ich finde, das emotionale der Vorfilm Momente. War auch schon super. Ja. Der Vorfilm. Also, ey, Leute, guckt euch den Vorfilm. Ich hab ein bisschen auf die Tränendrüsen gedrückt. Ja, richtig auf die Tränendrüsen und das war gut. Das war echt gut. Ja, trotzdem. Oben habe ich nicht gesehen, aber bin auch überzeugt, dass er bestimmt gut ist. Aber ich will, also es wäre meiner Meinung nach falsch zu sagen, dass die Pixar-Filme davor auch alle schlecht waren. Also, okay, die Unglaublichen mochte ich auch nicht. Cars fand ich auch blöd. Findet Nemo war wirklich gut? Findet Nemo. Die Monster AG fand ich auch Monster AG konnte ziemlich ich nie cool. mit anfreunden. Was haben sie noch? Dann natürlich Wall-E? Die ganzen ersten. Wall-E. Wall-E war richtig geil. Den könnte ich mir 5000 mal angucken. Natürlich, dieses ganze Retro-Zeug wie Toy Story. Also Toy Story, das große Krabbeln, das sind alles echt das Pixar. Große Krabbeln. Ich finde es auch total spannend, wenn man sich so Filmausschnitte anguckt, wie so langsam die Technik umgeht. Was man am Anfang noch gedacht hat, boah, geil, 3D. Mhm. Ne, zum Beispiel bei Ants, so heißt es ja, ne, das große Krabbeln. Ja. Ants war praktisch der Konkurrent. Ach so, genau. Ach, ja, stimmt. Das große Krabbeln war ja immer noch das große Krabbeln. Ich glaube, das große Krabbeln hieß Big Life oder so auf Englisch. A Bug's Life, genau. Als ich da an dem Film gesehen habe, fand ich ja, dass das super toll gemacht gemacht ist und die ganzen Effekte und auch der Schatten hinter den Blättern von diesen Ameisen, dachte ich, wow, gut gemacht. Und wenn man sich den jetzt anguckt, sieht man, dass zum Beispiel der Boden, das sind gar keine echten Steinchen, das ist einfach eine Textur, die sie da aufgelegt haben von Steinchen. Und worauf man jetzt alles achtet, das ist schon unglaublich. Ja. Naja, also auf jeden Fall, finde ich, muss man ja nicht die Pixar-Filme mit den alten Zeichentrickfilmen vergleichen. Ja, aber es geht ja eine ganz andere Theorie. Es geht ja einfach immer noch darum, dass wie du die Geschichte verbringst oder eigentlich rüberbringst. Und eigentlich ist ja Pixar jetzt Disney. Also Disney bringt ja nicht mehr... Nein, Disney bringt ja, wie gesagt, Küss den Frosch, war das Letzte, was rauskam, aber die ganzen 2D-Sachen wurde ja Pixar, Walt Disney nachgesagt, dass, Walt Disney kann nicht mehr gute 2D, mehr die alten Filme kann Walt Disney nicht mehr ohne Pixar herstellen. Das war das Ding. Und das war die Sache. Was natürlich noch ein bisschen schade ist, was mir noch ein bisschen fehlt bei den 2D-Filmen, ist ja immer so noch musical-mäßig angehaucht. Da gibt es immer diese richtig tollen Gesangs. War doch drin. Hast du Küss den Frosch geguckt? Ja, natürlich, aber oben 3D, da ist kein Musical eigentlich. Ich habe es gehasst. Genau. Was ist das Schönste von der Welt? Ich finde das Schrecklichste, weil der alten Disney-Film ist... König der Löwen. Ja, das geht ja noch. Das ist ja noch mit Elton John. Tarzan, Phil Collins. Ja gut, aber da gab es noch richtig alte Filme und die waren richtig... Guck dir mal Pocahontas an, Schneewittchen und so. Ich habe die Filme gehasst, nicht gehasst so, aber immer wenn die Gesangseinlagen waren, habe ich mir als Kind immer die Ohren zugehalten. Ich wollte es nicht hören. Wisst ihr denn, gegen wen oben angetreten ist? In der Animationskategorie? Ja. Keine Ahnung. Da gab's. Ja, ich meine, letztendlich ist das ja auch egal, ne? Also ich meine, oben hat jetzt gewonnen und schlechte Vorbereitung. Also oben haben wir. Nö, das sind so die Sachen, die uns ins Auge gefallen sind, die wir hier wollten. Das ist immer noch hier die subjektive Talkrunde. Okay, aber dann kommen wir einfach mal zum nächsten und zwar, was natürlich eigentlich uns alle freuen sollte, dass Christoph Waltz den Golden Globe als bester männlicher Supporting Actor gewonnen hat. Also, eben ein Applaus. Ja. Sozusagen beste männliche Nebenrolle. Und also ich fand seine Performance echt extrem geil in Inglourious Basterds. Hat echt absolut geil gespielt und das finde ich echt auch extrem cool, dass dann auch zum Beispiel alle alle Leute über die Welt verteilt auch gesagt haben, dass der echt geil gespielt hat und ich glaube, er hat jetzt wieder irgendwo einen Filmpreis gewonnen und jetzt bei den Oscars wird es auch nochmal spannend. Wie heißt der Film? Habe ich in den Notes reingeschrieben. Screen Actors. Nee, Quatsch. Loop. Nee, davon wollen wir gar nicht jetzt anfangen. Da haben wir gar nichts hier. Da habe ich das reingeschrieben, auf jeden Fall. Ja, doch, die Screen Actors Guild Award hat er gewonnen. Ja, genau. Ach, das hat er gewonnen. Ich dachte, du meinst den Film. Nein, und das sind dann halt jetzt so schon die ersten Vorwehen. Oh, könnte es ein Oscar werden? Und meistens hat sich das ja bestätigt, oder? Ja, nicht? Also die Nominierung für den Oscar kommt, glaube ich, Anfang Februar. Bin mir gerade auch nicht sicher. Aber auf jeden Fall würde ich es ihm gönnen. Also er hat echt cool gespielt. Ja. Dagegen sage ich jetzt mal so, sah Brad Pitt nicht besser aus. Keinesfalls. Ja, okay, vielleicht für manche optisch. Ja. Aber so vom Schauspielern her hat er echt alle praktisch echt in den Schatten gestellt. Ja. Das ist die Getränkepause. Ja. Wir haben jetzt auch Getränke über uns. Okay. Was? Getränke? Ausgerüstet, muss ich mal sagen. Na, uns fehlt ein Mikrofon. Danke, Lisa, du kannst jetzt wieder gehen. Jetzt weiter. Genau. Okay, Golden Globes, fertig. Ja, also ich meine, klar, da haben noch eine Menge andere Leute gewonnen, aber so das Wichtigste. Jeder Golden Globe sagt, glaube ich, wenn ich mal klein bin, werde ich ein Oscar. Okay. Na, ist ja schon ein bisschen länger her, wir wollen es nur kurz anreißen. Jetzt haben wir 18 Minuten drüber gesprochen. Ja, kurz. Ja, also jetzt sind wir ja praktisch abseits der Golden Globes, mal um das jetzt zu den Akten zu legen sozusagen. Und zwar haben wir jetzt hier als erstes aufgeschrieben, dass der kleine Hobbit sich jetzt doch verspätet. Wir haben letztes Mal gesagt, er fängt. Jetzt bin ich aus dem Thema raus. Wir haben letztes Mal gesagt. Warte. Der kleine Hobbit. Der kleine Hobbit. Sollte eigentlich im Juni gedreht werden. Wir hatten ja gesagt, ohne Drehgenehmigung. MGM hatte finanzielle Schwierigkeiten und das Ganze war noch nicht so sicher. Jetzt verspätet sich der Film um ein Jahr. Genau. Und ein Jahr. Ein Jahr. Warum ein ganzes Jahr? Also, ich meine, den Termin, den sie angegeben hatten, konnten sie sowieso, also war sowieso unwahrscheinlich, dass sie ihn halten. Und jetzt haben sie halt nur nochmal bestätigt, das ist jetzt keine Ahnung. Für wann haben sie den jetzt angekündigt? Irgendwann 2012 oder so? Ja, und dann, man muss ja dazu sagen... Oha, ob wir ihn jemals sehen werden? Man muss ja auch dazu sagen, er ist ja schon wieder ein Jahr verschoben worden, weil er war ja eigentlich vorher auch noch geplant, früher geplant. Und also nur so eine Kalkulation war es. Und jetzt ist es noch ein Jahr, das war dann 2011 und jetzt ist es noch ein Jahr 2012. Naja, aber ganz ehrlich, aber auf sowas kann ich auch warten. Ja. Gut Ding will Weiler haben. Ja, würde ich auch sagen. Lieber ein schöner, kleiner Hobbit. Ja. Als einen schlechten, großen Hobbit. Keine Ahnung. Ja, das ist gut eigentlich. Das ist die Sache. Es sind einfach finanzielle Probleme und es müssen... Mein Herr der Ringe hat ja nichts eingespielt. Ja. Ja, eben. Ja. Wir sollten sich lieber mal ein Beispiel an Avatar annehmen. Also ich meine, Herr der Ringe, ich glaube, da ist Herr der Ringe ist gleich der dritt- oder viert erfolgreichste Film aller Zeiten. Jetzt nach Avatar, Titanic. Und noch ein paar Filme von James Cameron. Nee, dann kommt Fluch der Karibik 2. Platz 5 ist The Dark Knight mit 1 Milliarde. Und ja. Der hat so viel eingespielt. Der hat ziemlich genau 1 Milliarde. Die haben den nachträglich normal in die Kinos gebracht, um nochmal. Weißt du? So wirklich. Schwungweise. Ein Kino voll. Noch nicht ganz die 1 Milliarde. Noch ein Kino. Ja. Zick. 1 Million. Kling. Stehen bleiben. Weil das ist die perfekte Werbung. Der neue Film von Christopher Nolan, der 1 Milliarde eingespielt hat. Das ist doch super. Oh. Also ich meine, okay, die Idee dahinter ist vielleicht nicht so super, den nach einem halben Jahr nochmal ins Kino zu bringen, aber. Ich muss dazu sagen, Nico ist der absolute Dark Knight-Fan. Boy, Fanboy, ja, ja. Fanboy. Ja. Er kann ihn mitsprechen. Auf Englisch und Deutsch, ja. Naja, okay. Und auf Chinesisch. Ja. Oder Italienisch. Das wäre okay. Lustig. Okay, wir hören lieber auf. Ja. Nächstes Thema. Wir haben letztes Mal von Sam Raimi. Genau, Sam gesprochen. Sam der ja nicht Spider-Man drehen wollte. Nee, nicht wollte, sondern praktisch. Das hat sich das ganze Jahr aufgelöst, ja, genau. Die Spider-Man 4-Geschichte. Und jetzt war natürlich die Frage, macht er jetzt seinen groß angekündigten Warcraft-Film? Warcraft. Genau. Den haben wir letztes Mal ein bisschen verunglimpft. Ja, genau. Also hast du eigentlich geschafft, in der Zwischenzeit mal die Rolle und das Quest zu lösen? Nein. Immer noch nicht? Naja, ich glaube, der Film dauert noch ein bisschen. Ja. Spiellänge von über einigen 8 Stunden. Jahren. Nee, aber die Sache ist ja, es ist ja kein direkter World of Warcraft-Film, sondern ein Warcraft-Film. Also die nehmen sich die Story aus dem gesamten Warcraft-Franchise, also aus dem gesamten Spektrum an Spielen und so, was da alles rausgekommen ist. Plus 2, plus 3, plus World of Warcraft. Ja, also so viel wie ich weiß, wollen sie sich da auf die Grundstory von Arthas, also ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt, aber Arthas. Mit dem Hammer. Nee, mit dem Schwert. Doch klar, zuerst hat er den Hammer. Ach so. Ja. Den Paladin-Hammer. Aber ist scheißegal. Ja, doch kein Fail. Die Sache ist auf jeden Fall, dass sie sich nicht auf die stumpfe World of Warcraft, ich löse eine Quest-Story beziehen, sondern auf die ganze Geschichte dahinter und die es auch davor gab. Und ich muss sagen, die ist eigentlich wirklich nicht schlecht und ist auch verdammt guter Stoff zu verfilmen. Und Also ich freue mich drauf. Aber um zum Kern der ganzen Sache zu kommen, wird es wahrscheinlich so sein, dass Raimi sich erstmal eher kleineren Projekten zuwendet und Avatar 2 macht. Spaß. Das lässt Cameron, glaube ich, nicht sich aus der Hand nehmen. Nee, auf jeden Fall irgendwie was anderes. Und Warcraft erstmal auf die lange Bahn schiebt sozusagen. Der soll wohl auch sowieso noch nicht mal aus der Drehbuchphase raus sein. Also die schreiben da noch dran und so. Ja, zurück zu Spider-Man. Zurück zu Spider-Man. Ach so, ja klar. Genau, der neue Regisseur für das Spider-Man Reboot. Mark Webb. Mark Webb, der ist... Webb, Spider-Man. Okay. Also wir müssen nochmal sagen, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass Spider-Man nicht gedreht wird, beziehungsweise der vierte Teil. Der vierte Teil wird auf keinen Fall gedreht. Jetzt ist also raus, dass sie das Ganze neu aufziehen, ein Spider-Man Reboot machen. Genau, also jetzt geht es praktisch wieder von vorne los, obwohl wir das gerade erst vor ein paar Jahren hatten. Aber wann kam denn Spider-Man Teil 1 raus? 2001, glaube ich. Ja. Also sind es 9 Jahre. Ist das so gängig, eine gängige Zeit, nach 9 Jahren nochmal neu anzufangen? Eigentlich nicht. Aber ganz wenig Geld, ne? 80 genau. Millionen Dollar Budget. Also eher so ein Splatter-Spider-Man. Nee, eigentlich genau andersrum. Also kein Splatter, sondern eher, das wird dann alles so auf Highschool-Jugendliebe so auf der Schiene laufen. Weißt du, so Spider-Man, also Peter Parker verliebt sich in Mary Jane und das soll alles eher so praktisch das übliche Spider-Man eigentlich so? Genau, also dieser Spider-Man ein bisschen mehr Tiefe verleihen, denke ich jetzt mal. Ja, aber das übliche Spider-Man auch aber ein bisschen noch so wie, ich fand ja, Spider-Man hatte diesen Plastik-Look. Ich weiß nicht, ob ihr euch was darunter vorstellen könnt, wie ich das meine, aber der Look, den fand ich jetzt irgendwie nicht so toll von Spider-Man. Den Look? Den Look. Das war so plastikmäßig. Also ja. Da war so eine große Veranstaltung. Comic halt. Comic. Ja. Aber soll die ein bisschen ernster? Ja. Du meintest doch mit dem anderen Drehbuch, irgendwie, dass irgendwie irgendjemand noch ein anderes Drehbuch geschrieben hätte. James Cameron, oder? James Cameron hat eins geschrieben, ja. Aber das 92. aber das hat sich ja praktisch schon das darauf, ja darauf, selbst erledigt. Darauf haben sich jetzt ja schon beim jetzigen Spider-Man 1 sozusagen, haben sich ja schon auf das Skript von Cameron gestützt. Okay. Aber es stand halt so zur Frage, so als der neue Regisseur von Spider-Man noch nicht feststand, dass vielleicht James Cameron ja auf die Idee kommt und jetzt das Spider-Man-Reboot macht, aber das ist ja Quatsch. Also Mark Webb zum Beispiel, der hat zuletzt 500 Days of Summer oder so gemacht. Mhm. Keine Ahnung, hat den anderen gesehen? Ich nicht. Nö, ich habe den auch nicht gesehen. Aber ich habe gehört, dass der ganz gut sein soll. Es ist so eine Liebeskomödie. Mhm. Ja. Naja. Also, ich viele, sehe dem Ganzen eher kritisch. Ja, eben drum. Entgegen. Viele Fanboys, wie eigentlich, ja, viele Fanboys werden, glaube ich, aufschreien, weil das ist, ich weiß nicht, es wird ja sozusagen diese Reihe abgebrochen. Wir müssen ja politisch korrekt sein. Wir müssen auch die Fangirls einbeziehen. Ja. Also, viele Fans werden, glaube ich, da ein bisschen erschrocken sein, dass es einfach nicht weitergemacht wird und es wird wieder von vorne angefangen. Und da hat sich der sozusagen Spider-Mans Vater Stan Lee mal zugeäußert. Und, der Erfinder. Ja, der geistige Vater von Spider-Man. Hat Spider-Man überhaupt einen Vater? Peter Parker hat einen Vater, nur Onkel. Onkel, ja, Onkel und Tante. Ja, der hat gar keinen Vater. Niklas, was erzählst du? Das ist total langweilig, die haben alle keinen Vater. Ja, auf jeden Fall hat er sich dazu geäußert und er fände eigentlich die Idee ganz interessant, das Ganze mal wieder von vorne aufzurollen und so. Und halt in der Highschool anzufangen und so hatte er sich das selber auch gedacht, als er diesen Comic geschrieben hat und dass er die ganze Sache halt auch eher so eigentlich an seine Highschool-Zeit anpassen wollte. Und er selber hat dazu gesagt, dass ihm das eigentlich nicht egal ist, aber er gesagt hat, dass die Fans sowieso am Anfang sowieso immer rumnörgeln würden. Das kann auch keiner machen, jetzt hier Spider-Man jetzt nochmal als Highschool und alles von vorne. Und er hat gesagt, ja, die Fans nörgeln am Anfang sowieso immer rum und am Ende finden sie es sowieso toll. Die Sache ist halt jetzt nur hier, dass, wie eben schon angesprochen, relativ kleine Budget, also ich meine, 80 Millionen ist in Hollywood mittlerweile nicht mehr besonders viel, wenn man bedenkt, dass allein schon Spider-Man 3 260 Millionen gekostet hat. Also. Und das ist jetzt, das heißt also, das wird jetzt kein Spider-Man, wo die Autos durch die Straßen fliegen und die super Effekte. Ich denke mal, das wird alles echt auf einer richtig, richtig abgespeckten Schiene fahren wird. Das ist, ja, das kann man gut finden oder auch schlecht. Mir kommt gerade die Idee, wenn man so Spider-Man sagt und so und wenig Geld. Und da ist mir jetzt gerade Superman eingefallen. Und was wäre jetzt, wenn jetzt die ganze Sache jetzt von filmmäßig abgeblasen wird und man daraus eine TV-Serie machen würde? Spider-Man, so die TV-Serie, so. Genauso also wie es gab. Smallville. Ja, Smallville war ja auch klar kennt. Und Spider-Man, Smallville. Ja, warum nicht? Also wäre bestimmt auch wieder so eine komische Idee, aber. Naja, letzten Endes geht es einfach sowieso nur noch darum, aus dem größtmöglichsten, sozusagen kleinen, also aus dem kleinstmöglichen Budget das Größte rauszuholen. Mhm. Und ich meine, Spider-Man haben die Leute geguckt wie doof. Also ich glaube, jeder Film hat da fast seine 900 Millionen eingenommen. Und dann ist es klar, okay, dann bringen wir einen Spider-Man raus, der nicht mal ein Drittel von dem jetzigen Spider-Man kostet. Vor allem, weil die Gagen der Schauspieler und Crew so teuer geworden ist. Und melken wir die Kuh einfach noch ein bisschen aus. Ich denke mal, das ist einfach die Idee dahinter. Es wird auch funktionieren auf jeden Fall. Spider-Man, ich bin nicht, wenn man so guckt. Bring so ja einen guten Trailer raus. Dann. Ja. Ich bin gespannt. Ja. Mal gucken. Ja, irgendwas wird dabei sowieso rauskommen. Ja, irgendwas kommt bei rum. Ja, wenn wir schon bei Fortsetzungen sind. Gerüchteküche. Ja, Gerüchteküche. Cloverfield 2. Ach ja, genau. Von J.J. Abrams. Also ich fand den ersten Teil nicht gut, muss ich sagen. Ich auch nicht. Story, naja, vielleicht könnte man besser umsetzen, aber ich fand diesen Drehstil, also wie die gefilmt haben, mit dieser Extrem-Handkamera. Das ist ja der Gag dahinter, ja. Ich habe es nicht ausgehalten, tut mir leid. Also ich konnte es mir nicht ansehen. Ich habe den auch einfach nur, ich habe mir den damals gekauft, letztes Jahr für 3-4 Euro oder so. Und ich habe den halt zu Hause geguckt und da fand ich es halt gar nicht schlimm. Ihr habt den wahrscheinlich alle im Kino gesehen, oder? Nee, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ach so. Auch auf DVD. Weil ich habe halt auch so gehört, dass auch von vielen Kinos gewarnt wurde, dass einem schlecht werden kann wegen dieser heftigen Kamera. Ja, also besonders auf so einem großen Bild, da wird ja echt, glaube ich, schlecht bei. Also ich fand es nicht so schlimm und ich fand auch die Tatsache, dass das ja eigentlich nur so kleine Menschen in Anführungszeichen sind, die da rumlaufen und eigentlich von der ganzen Sache gar nicht viel Ahnung haben können, du deswegen gar nicht viel Story rüberbringen kannst. Und es geht ja eigentlich nur darum, von diesem Monster wegzulaufen. Also ich ja, das ist klar. Ja? Ja. Habe ich bis heute noch nicht so verstanden. Nein. Weiter, nächstes Thema. Echt? Ja, komm. Aber das war jetzt, aber... Ja, es kommt. Es ist, nein, ist in der Gerüchtegruppe. Also es ist Cloverfield 2. Cloverfield 2. Wann? Nein, J.J. Abrams, ne? Also, ja. Ist euch ja, denke ich, vielleicht bekannt. Mhm. Also der Mann hinter den neuen Star Trek, Lost, etc. Der hat halt nach wie vor nur gesagt, dass er halt dran interessiert ist, aber hat auch vielleicht ein paar Ideen, aber so im Moment ist noch nichts Konkretes dazu bekannt. Mir würde auch gar nicht einfallen, wie er das fortsetzen müsste. Doch, also klar. Ja, also, das Ende ist ja offen und neue vorhanden. Neue Stadt, neues Monster, fertig. Ja. Also nein. Neues Monster sowieso nicht. Cloverfield lebt ja sowieso davon, von seinem ganzen viralen Marketing. Ja. Also, und die haben ja auch Gimmicks in den Film eingebaut, was echt ziemlich interessant ist. Und darauf kann man basieren, auf jeden Fall. Also darauf stehen ja auch die Fans sozusagen. Und das sollten wir auch hier nicht verraten, weil. Also, es sind wirklich Sachen drin vorhanden, wo man sich denken kann. Da kommt bestimmt noch was, solche Sachen. Und man kann sich das im Internet auch angucken und ein bisschen gucken und ach, oh Gott, das stimmt ja wirklich. Ja. Solche Sachen. Und mal gucken, was kommt. Ja. So, dann kommen wir jetzt zu Surrogates. Haben ja drei von uns vier gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Warum hast du ihn nicht gesehen? Keine Zeit. Schlecht vorbereitet. Ja, schlecht vorbereitet. Ja. Naja. Ich opfer mein Taschengeld für Filmflimmern. Naja, man muss ja praktisch so ein bisschen auf dem Stand sein, nicht? Ja. Auf jeden Fall, wie hat er euch gefallen? Ich muss dazu sagen, ein typischer Bruce Willis-Film, oder? Durch und durch? Ja, es geht. Typisch nicht. Also Fand den schon typisch. Ich fand den nicht gut, also ist das nicht typisch für Bruce. Also meine Meinung dazu ist, also die Story fand ich gut. War die Idee auch, dahinter, ja. Die Idee fand ich gut. Und es wurde auch, so schlecht wurde es auch gar nicht umgesetzt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Plastikproduktion. Ja. Also es wirkte sehr billig produziert. Die Schauplätze waren jetzt nicht so besonders. Ja. Und die Special Effects waren auch nicht so. Ich meine, Bruce Willis mit seiner Perücke und so. Ich denke mal, da haben die es gut für sich ausnutzen können, dass die Surrogates sowieso nicht ganz echt aussehen sollten, dass sie nicht so viel für die Effekte sich so viel Mühe geben mussten. Ja. Weil ich meine, also das verjüngerte Bruce Willis-Gesicht, ich meine, bei Benjamin Button hat man ja gesehen, wie man Gesichter richtig gut verjüngen kann und so. Der Film, wo der Hauptdarsteller rückwärts... Brad Pitt, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall... es war optisch jetzt nicht so brillant und von der Story her, da hat mir irgendwie auch der Höhepunkt gefehlt und irgendwie der Faden dahinter. Ja. Also es hatte schon alles einen Sinn, aber wirklich... Ist ein guter Film, man lässt sich berieseln. Also ich würde nicht mal sagen, dass er gut ist, war echt durchschnittlich und... Also ich würde sagen, es ist ein guter Dienstagabendfilm. Amerikanischer Actionfilm? Nee, also mir war entweder mir nicht düster genug. Ja. Oder es hätte irgendwie aufwendiger produziert aussehen müssen. Dann hätte die Story so bleiben können. Dann, ja gut, die wird dann dementsprechend noch ein bisschen angepasst, aber so der Storyline so in die Richtung, die hätte bleiben können, aber irgendwie das Bild war entweder nicht düster genug oder nicht aufpoliert. Ja, keine Ahnung. Und vor allem, was empfehlen wir denn den Leuten? Weiß ich gerade nicht genau, was ich sagen wollte. Was empfiehlt ihr mir? Sherlock Holmes. Wartet, bis es auf ProSieben läuft. Ja. Dafür lohnt es sich. Für einen Sonntagabend ProSieben, also, perfekt. Ganz ehrlich, welcher Film zum Beispiel ganz ähnlich ist ja I, Robot. Ach, und genau, der war viel mal besser. Der schwelgt in ganz anderen Atmosphären als Surrogates. Ja, da wirkt auch alles ein bisschen impulsanter. Besser. Meine Frage ist, weil du sagtest, der Film ist nicht so düster, wie du erwartet hast. Ist I, Robot vom Stil her düsterer als Surrogates? Ja, also ja. Ich fand diese iRobot, die Roboter zum Schluss, die da so abdrehen, die wirken stark, hatte man schon so ein bisschen Gefühl, okay, Angst, was passiert denn jetzt, ne? Und bei Surrogates ist hast du die ganze Zeit immer so, ach, Friede, Freude, Eierkuchen. Ist ein Film, der nimmt dich nicht mit oder so. Ja, okay. Pro-7-Film. Oder DVD-Kauffilm. No, DVD-Verleih-Film vielleicht. Ja, genau. Okay. Ja, nächstes Ding, was noch nicht rausgekommen ist, was rauskommt. Morgen, ja. Was morgen rauskommt, also am 28. Januar. Genau. Sherlock Holmes. Von Guy Ritchie. Ja. Der ist euch hoffentlich bekannt. Madonna's Ex. Genau. Also, ja, Madonna's Ex. Was hat der Kerl bisher sonst gemacht? Ja, Werbefilme, oder? Werbefilme? Nein, natürlich nein, nicht. Wieso? Ich bin über Wikipedia nur schon Werbefilme. Ja, aber ich meine, der hat schon echt viele Filme gedreht. Echt? Und Nico, klär uns auf. Also wenn man von Guy Ritchie spricht, muss man ja nicht unbedingt sagen, er hat Werbefilme gedreht, sondern er hat zum Beispiel solche Filme gedreht wie Rock'n'Roller mit Jared Butler. Gesehen? Kenn ich nicht. War ganz cool. Ja, dann halt sowas wie Snatch etc. Mhm. Also das sind coole, sagen wir mal so, er macht so eine Art Gangsterfilme. Also ich habe den Trailer von Sherlock Holmes gesehen und ich weiß nicht, ich werde aus der Geschichte, also aus dem Trailer, also normalerweise ein Trailer zeigt ja auch eigentlich mal die Geschichte von, also so anfänglich, so worum es eigentlich geht irgendwie. Und wenn man jetzt nur den Trailer gesehen hat, dann werde ich daraus nicht so ganz schlau, worum es geht. Es geht irgendwie so um Geheimdienst und wahrscheinlich auch wieder Weltherrschaft von Bösewichtern, oder? Und irgendwie irgendjemand tot ist vom wieder auferstanden. So kommt es bei mir jetzt rüber. Also die Bilder, die ich aus dem Trailer gesehen habe, die fand ich eigentlich okay. Also ja, ist okay. Ich würde sagen, okay, dann gucke ich auf jeden Fall ein Kino an. Also ich wurde vom Trailer mitgerissen. Also es ist auf jeden Fall so ein lustiger Actionfilm. Ja, ich finde auch die Besetzung gut. Ja. Aber ich glaube, so ich glaube, kennt jemand so in unserem Alter und so Sherlock Holmes, so was er eigentlich ist, so Detektiv und sowas, ist Sherlock Holmes, hat Sherlock Holmes eigentlich das Zeug zum Actionstar sozusagen? Es werden auf jeden Fall jetzt solche kriminelle Elemente, so dass Sherlock Holmes alles aufklärt und so da wahrscheinlich reinfließen und so, aber ich glaube, er ist eher so ein bisschen der coole Typ da. Ja, aber mehr wissen wir wahrscheinlich dann das nächste Mal. Ja. Also ich weiß nicht, also so mein übliches Verständnis von... wir verschieben das auf nächstes Mal, das ist alles Spekulation und der kommt ja auch schon morgen raus. Ja, aber wir brauchen also gar nicht so viel drüber sprechen. Also ich gucke ihn mir auf jeden Fall an. Ja, ich auch. Ich weiß gar nicht, ob ich direkt morgen... Können wir mal sehen, vielleicht bauen wir es in die nächste Ausgabe von Fünflimmern gleich mit ein. Sherlock Holmes. Denke ich mal. Nee, da Kritik. Würde ich mal fest von ausgehen. Ja. Also wir zücken unsere Portemonnaies. Kasse. Nicht in 3D, sondern mal in 2D. Ja. Was ist das? 2D ist noch das verwaschene alte. Das alte Format. Da, ach so. Ja, 2D ist ja gar nicht so schlecht, wenn es digital wäre. Ja. Hatten wir letztes Mal schon. Ja, machen wir auch vielleicht noch mal eine extra Ausgabe drüber. Okay. Der Robin ist schon ganz kribbelig. Oh. Okay, nächstes Ding, was ich noch gesehen habe, was mir schon früher, was schon etwas früher aufgefallen ist, ist The Book of Eli. Mit Denzel Washington. Der coolsten Star aus Hollywood, wollte ich nochmal so einwerfen. Und den Regie führten hier die Brüder Albert, ich nenne sie einfach mal Albert. Albert? Das weiß ich nicht. Albert mehr. Und Alan Hughes. Oh Gott, jetzt sind das diese Karte. Matrix? Nee, das sind die anderen Brothers. Das sind die Wachowskis. Genau. Aber in letzter Zeit sehe ich echt viele Brothers, die irgendwas hier machen. Na hier, Lehman Brothers. Spider-Man. Nein, okay. Aber das ist halt ein Film. Der Film ist eigentlich eines meiner Lieblingsthemen. Postapokalypse. Die Welt ist untergegangen. Oder was heißt untergegangen? Sie hatte einen nuklearen Krieg. Und die Welt ist zerstört. Und das ist ein einsamer Mann, der durch die Gegend läuft. Und ich denke mal, er muss ja ein Ziel haben. Es geht wahrscheinlich um ein Buch von Eli oder so. Ich denke, es ist Eli. Eli ist doch die Hauptperson, ne? Ja, ich würde mal sagen. Ich denke mal, Eli ist die Hauptperson. Also es geht wahrscheinlich um ein Buch, was er besitzt und andere Leute wollen das Buch haben, aus welchem Grund auch immer. Und dafür ist ja der Film da. Gehst du jetzt aufgrund des Trailers davon aus? Ich gehe auf den Grund des Trailers gerade hiervon aus. Also mehr, ich habe mich da jetzt auch nicht so informiert. Fabi, bitte? Nochmal zu Trailern. Habt ihr irgendwie auch so einen komischen Trailer gesehen von irgendwie so einem, mit so Blitzen und Zeus und so? Olymp? Ah, das ist das mit dem. Aber da gehen wir gleich später drauf ein. Auf jeden Fall, Book of Eli, es sind Action-Szenen drin, Kampfszenen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Eli, ist mit Schwertern ausgerüstet. Das ist eine Schwerterkampfszene zu sehen, mit einer Kamerafahrt, die um das ganze Geschehen herumdreht. Und das Ganze im apokalyptischen Stil. Und sieht interessant aus. Also ich bin echt begeistert das Thema immer wieder. Ja, also insgesamt wurde der auch schon mal nicht schlecht vom Publikum aufgenommen. Zumindest wenn man IMDb, also der International Movie Database, Glauben schenken darf. Alles klar, dann kommen wir auch zum nächsten Punkt, und zwar die 3D-Filme. Ja, 3D. Und zwar die Filme, die jetzt so demnächst, also zum Beispiel Was sicher steht, was in 3D kommen wird. Genau, ist ja halt jetzt der große Trend. Spielt es nicht jetzt nach Avatar, sind die Leute sowieso. Ja, ich glaube, die meisten werden jetzt auch nur noch in 3D produzieren. Und es gibt ja auch Geld dafür, mehr Geld. Eben, und dann hast du jetzt zum Beispiel ein paar Filme. Also wir haben hier, was sicher ist, ist es sicher? Wir haben der nächste James Bond in 3D. Ist die Frage, ja. Ist die Frage, würde ja eigentlich Sinn machen, weil James Bond, also die Marke James Bond muss ja auf jeden Fall mal aktuell bleiben. Kommt der nächste Halloween-Film, dieser Horror-Film, kommt der in 3D. Und was ich gelesen habe auf jeden Fall ist, dass Harry Potter, der eigentlich auf 2D, in 2D jetzt geplant war, dass da sich Warner gedacht hat, okay, legen wir nochmal ein paar Millionen auf den Film rauf und, und konvertieren wir das Ganze nochmal in 3D und ziehen dann noch ein bisschen mehr Geld aus dem ganzen Kram raus. Also, weil der nächste Harry Potter Film wird ja in zwei Teilen rausgegeben. Es wird ja nicht ein, der letzte Harry Potter Film wird sozusagen, werden zwei letzte Harry Potter Filme. Und das ist das letzte. Die zwei letzten. Und da sollte mal ein bisschen mehr Geld rausgezogen werden. Und das muss ja halt konvertiert werden. Also es ist ja eigentlich nicht, wie genauso wie Avatar oder irgendwelche anderen Filme, nicht wirklich in 3D geplant gewesen. Ja, ist eine heile Arbeit, sowas, glaube ich, nachträglich in 3D umzuwandeln. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das so geht. Also sicher, du kannst natürlich nachträglich durch irgendeine Achsenverschiebung da so einen kleinen 3D-Effekt, aber der würde niemals gut aussehen. Also dann müssten die ja schon von Anfang an den 3D gedreht haben. Wäre jetzt meine Vermutung. Ich habe mich da jetzt nicht drüber informiert. Was ich so gelesen hatte, war, dass Warner erst nachträglich sich entschieden hat, diesen Film zu konvertieren, halt wirklich in dieses dann kann man aber nicht stereokopische Cinema-Dings halt. Ja, keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Ja, entweder die haben es wirklich von Anfang an 3D gefilmt oder ich weiß nicht, die bauen alles irgendwie als 3D-Map nach und legen das da drauf, um das noch irgendwie zu oder halt nur die Effekte kommen raus, das wäre natürlich aber auch so. Ja, das wäre ja... Feuerball, also der ist dann 3D. Ja, okay. Wir können gespannt sein. Ja, wir können gespannt sein. Das sind so die Sachen, die uns durch den Kopf gegangen sind und die auch so aus... Im gleichen Zug soll jetzt auch der Neue mit Sam Worthington, der auch den Jake Sully in Avatar spielt, also für euch besonders interessant sein darf, der Neue von dem Clash of the Titans, also Kampf der Titanen, da habe ich auch gelesen, dass der jetzt auch in 3D kommen soll. Also das war irgendwie nicht von Anfang an bestätigt und jetzt haben die jetzt doch gesagt, ja, da kommt auch ein 3D. Mhm. Das war übrigens der Film mit Zeus und so. Ach ja, das ist doch, ist das nicht das mit diesem Superstar jetzt gerade, der auch bei High School Musical so mitgespielt hatte? Das geht auch im Zeus und so ein Kram. Jack Efron. Ist auf jeden Fall im Film, der auch über Titan und den ganzen Kram geht. Das weiß ich nicht. Götter und Ach so, da habe ich auch was von. Ist das der oder das? Nee, das ist was ganz anderes. Aber es hat den habe ich im Trailer gesehen und es gibt nichts, was mich wirklich noch weniger interessiert als der Pierce Film. Pierce Brosnan spielt mit, ne? Richtig. Ich glaube, Pierce Brosnan ist, glaube ich, Zeus. Und auf jeden Fall ist das halt so. Das war der Film, den du meintest, glaube ich. Ich weiß gerade auch nicht, wie der Name von dem ganzen Film ist. Ich fand den auch ziemlich komisch. Also. Ich glaube, alle Filme mit diesem Zac Efron sind komisch. Halten wir uns da am besten nicht länger mit rum. Wir kommen noch zu etwas ganz Tollem, worüber ich mich sehr freue, diesmal in dieser Ausgabe von Filmflimmern, und zwar über unsere Kinojob? Nein. Was? Die Empfehlung. So, wollen wir die Empfehlung schon vorziehen? Ja, können wir eigentlich machen. Ja gut, machen wir es einfach. Ist zwar nicht ganz strukturiert, aber... Okay. Also, was wir uns ausgedacht haben, Empfehlung der Woche oder Empfehlung dieser Folge, wie man es erstmal sagt. Ja, genau. Empfehlung dieser Folge. Auf was wir uns jetzt hier geeinigt haben, war Memento. Ja. Genau, also eigentlich wollen wir nur so eine Art Film von unserer Seite aus empfehlen, den vielleicht nicht jeder gesehen hat und den es durchaus wert ist, mal geguckt zu haben und einfach mal... Genau. Ja, genau. Und der sich gut im DVD-Regal machen würde. Wie Niklas schon sagte, haben wir uns dann für Memento entschieden, den 3 von 4 Leuten hier gesehen haben. Und wer hat ihn nicht gesehen? Ich glaube, das wird so ein Running Gag hier. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Gut, dann empfehle ich dir Memento erstmal. Ja. Warum empfiehlt ihr mir Memento? Genau, warum empfehlen wir dir Memento? Robin, was sagst du zu Memento? Also ich finde, Memento ist ein sehr gut gemachter Film. Ich fange mal mit dem Look an. Also der Look ist so, wirkt halt alt. Also es wirkt nicht sehr modern produziert. Aber dafür ist die... Nico, was möchtest du sagen? Ja, ich habe schon meine Hand gehoben. Nochmal eben so schnell eingeworfen. Memento, nur so, damit man kurz so einen Überblick hat, gleich zu Anfang. Das war sozusagen einer der ersten Filme von Chris Nolan, der jetzt auch dafür verantwortlich war. Batman Begins, The Dark Knight, Prestige und jetzt auch bald im August mit Leonardo DiCaprio Inception. Ja, das wollte ich halt nur sagen, dass das mehr oder weniger das erste wirkliche Werk von ihm war. Und dafür, dass es das erste Werk war, oder einer der ersten. Und gerade weil es das erste Werk war, ja. Nee, dafür fand ich den Film eigentlich sehr gut. Also, der war super. Also da geht es wirklich, die Story ist wirklich sehr gut erzählt. Und es ist so ein Film, wo man so, bei den meisten Filmen denkt man so, ach, man weiß, da in die Richtung könnte die Story hinwandern. Und darum geht's. Oder man hat so, okay, das Ende ist klar. Oder manche Filme sind so, da lässt man sich gerne vom Ende überraschen. Aber man weiß ungefähr, wie es zum Ende hingeht. Aber diesen Film, da ist das toll, irgendwie man sieht sich den Film an, ich kann ja leider nicht zu viel verraten, aber man schaut sich an, weiß die ganze Zeit nicht so, wie könnte es sein, und ich wurde vom Ende endlich mal überrascht. Also es war wirklich so, wie ich es mir nicht gedacht habe, und das fand ich bei diesem Film wirklich besonders gut. Ja, es ist ja auch irgendwie so, dass er halt wirklich besonders erzählt wurde, und also ich denke, was kann man ja ungefähr schon mal andeuten, also im Prinzip dreht sich die Geschichte ja um die Hauptperson, die von Guy Pearce gespielt wird. Ich weiß jetzt, ich glaube, er heißt Leonard im Film. Und letztendlich hat er da diese eine bestimmte Krankheit, um die es sich sozusagen in dem Film dreht, seinen sogenannten Zustand. Und zwar hat er da so ein paar Probleme mit seinem Gedächtnis. Und darauf baut praktisch der gesamte Film auf, und auch die Erzählweise ist dementsprechend ziemlich originell. Also ich könnte schon sagen, dass wir das so sagen können. Und zwar die Erzählweise ist, dass man die Geschichte rückwärts erzählt. Und das finde ich halt sehr gut an diesem Film, weil das hat man einmalig, würde ich sagen. Ja. Also die Geschichte wird tatsächlich rückwärts erzählt. Wie das umgesetzt wurde, müsst ihr euch natürlich selber angucken. Ja. Und das Ganze ist dann halt auch wirklich eine Mischung aus Thriller und Drama. Und hört sich interessant an. Ja. Also wir empfehlen Memento. Ja. So, jetzt das obligatorische und der letzte Punkt für diese Ausgabe von Filmflimmern, die Kinocharts. Ja, also ich denke mal, zu den Kinocharts muss man jetzt auch nicht viel mehr sagen. Eigentlich kaum unverändert, wir haben hier Avatar. Wer hätte es gedacht. Haben Sie das von den Morgens gehört? An Position 2 haben wir Alvin and the Chipmunks. Alvin und die Chipmunks. Ich sag's immer auf Englisch, hört sich besser an, finde ich. So oder so. Ich bin sowieso mein Englischer. Okay, dann haben wir auf Platz 4 Zweierküken. Haben wir letztes Mal auch schon drüber geredet. Und an Platz 4 das Kabinett des Dr. Parnassus. Platz 5, ja. Platz 5. Der hieß letzter Film. Der letzte. Okay. Jetzt kommen wir leider schon zu dem traurigsten Moment der ganzen Ausgabe. Also, und zwar die Verabschiedung. Ja. Aber diese Folge geht nicht einfach so zu Ende, sondern wir haben noch ein paar Sachen anzukündigen. Und zwar für diejenigen, die es jetzt ja schon herausgefunden haben, ist natürlich ganz klar, Filmflimmern läuft jetzt auch tatsächlich unter www.filmflimmern.de, was letzte Woche ja noch nicht ganz so sicher war. Und natürlich haben wir auch den Twitter. Filmflimmern ist jetzt auch bei Twitter und das heißt auch Filmflimmern. Also sucht uns bei Filmflimmern und follow in Twitter uns. Und follow us. Genau. Ja, also nur nochmal so von mir so eingeworfen, es hat mir auf jeden Fall heute auch viel Spaß gemacht. Also, ja, wir sind auch sehr begeistert, Nico, dass du heute bei uns dabei warst. Ja. Natürlich jetzt zukünftig, es kann auch mal gesagt werden, dass natürlich die Konstellation hier immer mal eventuell variieren sind, aber wir werden immer wir vier bleiben. Genau. Auf jeden Fall. Wir bleiben immer wir selbst. Ich finde, dass Nico so eine fachliche Kompetenz nochmal reinbringt. Ja, alles schön subjektiv, aber locker und flockig. Ja. Genau. Ja, ich denke mal, das war's. Das war's. Sehr am Schluss jetzt hier. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Bella. Luigi. Oh, mein Gott. Luigi, Mamma da qua.